Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Sie können Schmerzen stillen, süchtig machen, für sprudelnde Erfrischung oder Klimaerwärmung sorgen, für Rekordernten oder vergiftetes Grundwasser, chemische Substanzen. Viele Stoffe sind in ihrer Wirkung ambivalent, wie sich oft erst im Laufe ihres Einsatzes herausstellt und sollten, dafür plädiert der Chemiker und Philosoph Dr. Jens Söntgen, dringend auch aus geisteswissenschaftlicher Perspektive beleuchtet werden. Konfliktstoffe über Kohlendioxid, Heroin und andere strittige Substanzen, so heißt sein neues Buch. Dörte Hinrichs hat mit dem Autor über einige Stoffgeschichten gesprochen. Wenn man so über Chemie nachdenkt, dann findet dieses Nachdenken bisher halt in der Regel im Labor statt oder über die Dinge statt, die im Labor sind, dann noch im Hörsaal und in den Fachzeitschriften. Also die Chemie ist natürlich auch eine gesellschaftlich wirksame Macht und man muss die Stoffe dann verfolgen, wenn sie die Labortür durchschreiten. Fordert Dr. Jens Söntgen, denn das Labor hängt schließlich mit den Märkten, der politischen Arena und den Schlachtfeldern zusammen. Hier haben Chemiker die Analyse und Synthese von Stoffen vorangetrieben, die Geschichte und oft auch Konfliktgeschichte geschrieben haben. Die Chemiker in Deutschland waren ja ganz lange Zeit eben die Avantgarde des Fortschritts. Und gerade für die deutsche Geschichte ist ja die Chemie ganz wichtig geworden, weil sie im Grunde einen Ersatz lieferte für Kolonien, die Deutschland als zu spät gekommene Nation ja nicht hatte. Lange Zeit oder nur ganz kurze Zeit dann wieder. Also das heißt, das, was andere aus ihren Kolonien holten, wie jetzt Rohrzucker oder Gummi oder Indigo oder Salpeter, das holten halt die Deutschen aus der Luft und aus dem Wasser, aus der Bierhefe, eben mit Hilfe der Chemie. Diese Not, oder besser gesagt, die fehlenden Rohstoffe machten deutsche Chemiker erfinderisch. Fritz Haber und Karl Bosch entwickelten zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein bahnbrechendes Verfahren, für das sie später den Nobelpreis erhielten. Das Haber-Bosch-Verfahren, da geht es darum, im Grunde Ammoniak herzustellen. Ammoniak, wieder kennen viele Leute vom Fensterputzer, der riecht nach Ammoniak und enthält auch Ammoniak, ja. In Wirklichkeit ist aber Ammoniak im Grunde die Basissubstanz für jeden Kunstdünger und auf der anderen Seite paradoxerweise aber auch für alle Schießpulver und Explosivstoffe. Und diesen Stoff sozusagen, den hat man in Deutschland herstellen können aus Kohle und Luft. Luftsalpeter sagte man deswegen auch dazu. Und der Erste Weltkrieg, der wäre eben schon 1914, 1915 zu Ende gewesen, weil die Pulvermagazine leer waren. Man hat dann festgestellt, ja, also wir haben natürlich mit einem kurzen Krieg gerechnet und jetzt ist im Grunde kein Salpeter mehr da. Und da kam das Haber-Bosch-Verfahren und ermöglichte im Grunde diesen Krieg eben fortzusetzen. Und das ist für mich so ein Beispiel, wo man sieht, Chemie ist nicht nur etwas, wo die Natur beherrscht wird, sondern das hat etwas mit politischer Herrschaft zu tun und kann sogar sich kriegsverlaufsentscheidend eben auswirken. Seit über 100 Jahren wird mit der Haber-Bosch-Synthese industriell Ammoniak aus Luft und Erdgas hergestellt. In aller Welt stehen seitdem Haber-Bosch-Anlagen und liefern Kunstdünger, indem der in der Natur knappe Stickstoff in beliebigem Umfang verfügbar gemacht wird, mit heute zum Teil katastrophalen Folgen. Weil uns kommt ja der Kunstdünger überall entgegen. Ja, der ist ja jetzt im Trinkwasser, der ist im Grundwasser, der ist in der Luft und wirkt ja geradezu als Gift auf viele Pflanzenarten. Und deswegen glaube ich eben, das ist etwas, was wir in der Tat lernen müssen, dass wir selbst da, wo wir Grenzen überwinden, uns welche setzen müssen und die auch umsetzen. Das passiert inzwischen in der Auseinandersetzung über die Grenzen der Postwachstumsgesellschaft, in den Debatten über neue Grenzwerte für Luftschadstoffe, deren gesundheitliche Gefahr immer deutlicher zutage tritt. Aber auch die Grenzen in den Köpfen und zwischen den Disziplinen gilt es zu überwinden. Jens Söntgen fordert ein Umdenken im Sinne eines nachaufklärerischen Denkens. Das heißt, es überwindet manche Dogmen, die in der Aufklärung eben galten, sei es jetzt das Dogma von der Passivität der Materie, aber eben auch das Dogma, dass das Handeln zweckrational ist. Und ich glaube, jedes Handeln reicht immer über das hinaus, was man gewollt hat. Insbesondere aber das naturwissenschaftliche Handeln, weil das von vornherein sehr stark begrenzt ist in seiner Perspektive. Ja, das macht ja auch seinen Erfolg aus. Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Sich mit dem Stoffwechsel unserer Gesellschaft zu beschäftigen, ist der Forschungsansatz von Jens Söntgen als wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg. Hier ist man schon länger den Stoffgeschichten auf der Spur. Der Chemiker und Philosoph beleuchtet ihre Entstehungsgeschichte und ihre grenzüberschreitende Wirkung. Mikroplastik verteilt sich im Meer, Stickstoffdünger und Pestizide gelangen ins Grundwasser. Smog legt sich über Städte. Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe reichert sich in der Atmosphäre an. Er berichtet vom Potenzial chemischer Stoffe, aber auch von den Risiken und Nebenwirkungen, am Beispiel von CO2, Stickstoff, Nitrosprengstoff, Gummi sowie Heroin und Aspirin. Aspirin und Heroin sind im August 1897 von Felix Hoffmann im Abstand von nur 11 Tagen im Bayer-Labor in Wuppertal erstmals synthetisiert worden. Die ungleichen Schwestern sind ein Paradebeispiel für die Ambivalenz chemischer Stoffe. Das sind zwei Substanzen, die chemisch mit demselben Verfahren auch auf die Welt gekommen sind. Eine Acetylierung, das war damals so eine Art Veredelung. Das, was wir heute als Heroin kennen, als quasi schreckliche Substanz, Gift, ist ein Produkt gesellschaftlicher Prozesse und umgekehrt aber auch Aspirin. Ne? Dass wir heute sagen, Aspirin das Wundermittel und nicht mehr sehen, dass auch dieser Stoff mit Vorsicht behandelt werden muss, ist auch ein Produkt gesellschaftlicher Prozesse. Und da meine ich, wir müssen eben lernen, besser mit Ambivalenzen von Stoffen umzugehen und dann haben wir auch eine gewisse Reife, das zu tun. Wie sehr eine solche Reife bzw. ein kritisches Bewusstsein oft noch fehlt, zeigt sich eindrücklich am Beispiel der seltenen Erden. Den Metallen, die in der Militärtechnologie genauso wie in der Kommunikations- und Energietechnik zum Einsatz kommen. Die werden ja in Australien gewonnen, seltene Erden in einer Mine, aber in Australien werden sie komischerweise nicht aufgereinigt, weil das nämlich ein sehr schmutziges Geschäft ist. Das hat man dann zum Beispiel nach Malaysia transferiert, wo dann eine Firma sich nur damit beschäftigt, die seltenen Erden aus Australien aufzureinigen, die dann bei uns wiederum grüne Technologien möglich machen oder Hightech. Und das, finde ich, sind Dinge, die müssen wir in den Blick bekommen. Wir können nicht hier Umweltschutz zum Beispiel machen und auf der anderen Seite der Erde findet genau das Gegenteil statt. Das kann nicht das Ziel unserer Bemühungen um Nachhaltigkeit sein. Und deswegen glaube ich auch, diese Stoffgeschichten sind ein Teil unserer Bemühungen, wirklich zu einem nachhaltigen Wirtschaften zu kommen. Dörte Hinrichs berichtete über das neue Buch Konfliktstoffe, über Kohlendioxid, Heroin und andere strittige Substanzen von Jens Söntgen, erschienen im Ökom-Verlag.